Rote Augen, schwarze Nacht, der Himmel sternenklar. 100 Mille Bar, Geld machen liegt in der DNA. Hab's gesagt, dann getan, guck, jetzt werden Träume wahr. Neue Uhren, neue Autos, neue Feinde jeden Tag. Rote Augen, schwarze Nacht, der Himmel sternenklar. 100 Mille Bar, Geld machen liegt in der DNA. Hab's gesagt, dann getan, guck, jetzt werden Träume wahr. Neue Uhren, neue Autos, neue Feinde jeden Tag. Alle sind auf Keep It Real unterwegs. Reden nur von Kriminalität. Doch können höchstens über Hintermänner reden. Aber wie wollen sie jemals vor mir stehen? Ihr seid auf eurem Dreck, Sound festgefahren. Auf dem Stand, so wie ich vor 6 Jahren. Der Hype wächst und sie haben Paranoia. Ihren Umsatz zahle ich an Steuern. Guck, ich trage 2 Ketten direkt über dem Heimtrikot von Paris Saint-Germain. Auf der Jagd nach dem Gold immer gefährlich wie ein Pirat. Bitte, ich bin Multi-Multi, falls dich einer fragt. Immer spekuliert, doch das war alles nicht geplant. Rote Augen, schwarze Nacht, der Himmel sternenklar. 100 Mille Bar, Geld machen liegt in der DNA. Hab's gesagt, dann getan, guck, jetzt werden Träume wahr. Neue Uhren, neue Autos, neue Feinde jeden Tag. Rote Augen, schwarze Nacht, der Himmel sternenklar. 100 Mille Bar, Geld machen liegt in der DNA. Hab's gesagt, dann getan, guck, jetzt werden Träume wahr. Neue Uhren, neue Autos, neue Feinde jeden Tag. Balenciaga, Prada, Gucci, ich bin immer fly. Mein neuer AMG Coupé fährt nicht Geschwindigkeit. Ich brauch keinen Rabatt, denn ich bezahl den Listenpreis. Dieses Spotify macht mich noch behindertreich. Jeden Tag neue Angebote, doch ich lehne ab. Für dich ist alles Entertainment, doch wir leben das. Alles schießt im Internet, ist jeder krass. Aber nur bis du das Metall an deiner Schläfe hast. Du bist ein Opfer, ich bitte dich. All the way up aus der Mittelschicht. Polokragen voller Lippenstift. Schreib diese Woche den 3. Hit. Menschen verändern sich mit der Zeit. Benjamin Franklin's, ich habe High, High, High. Rote Augen, schwarze Nacht, der Himmel sternenklar. 100 Mille Bar, Geld machen liegt in der DNA. Hab's gesagt, dann getan, guck, jetzt werden Träume wahr. Neue Uhren, neue Autos, neue Feinde jeden Tag. Rote Augen, schwarze Nacht, der Himmel sternenklar. 100 Mille Bar, Geld machen liegt in der DNA. Hab's gesagt, dann getan, guck, jetzt werden Träume wahr. Neue Uhren, neue Autos, neue Feinde jeden Tag. Mit 300 bis nach Stuttgart, Casey Brat am Merabar. Weiße Kisten, grüne Kisten, Bunker, ich im Keller brauch. Nein, das Leben ist nicht einfach, fragt das LK. Sie sagen, ich hätt BTM in Maladena. Ballert, ballert, so wie TNT. Beste Hustle, was für CBD. Was für Speed, beste Schnee. Ich nehm alle Geisel, alle Lele. Und sie müssen nach meinen Regeln spielen. Ich kann nicht sehr gut reden, Brat, dafür kann ich sehr gut zielen. Uff, Ghetto, Ghetto, Gucci, Gucci, Ghetto, Gucci. Deine Schampe bläst bei mir, bei dir gibt's sie dann Kussi. Voll lecker, jeder meiner Zeilen ist ein Volltreffer. Jeder meiner Alben ist voll Bretter. Meine Gänge stabil, stabil, meine Gang ist voll Blender. Schwarze Augen, roter Himmel, ja, ich komm nicht klar. Grüne Pollen, weiße Steine, ich hab lila Scheine da. Kapi, Joker oder auch Neymar. Egal wie sie mich nennen, sie kennen diesen Bra. Rote Augen, schwarze Nacht, der Himmel sternenklar. 100 Mille Bar, Geld machen liegt in der DNA. Hab's gesagt, dann getan, guck, jetzt werden Träume wahr. Neue Uhren, neue Autos, neue Feinde jeden Tag. Rote Augen, schwarze Nacht, der Himmel sternenklar. 100 Mille Bar, Geld machen liegt in der DNA. Hab's gesagt, dann getan, guck, jetzt werden Träume wahr. Neue Uhren, neue Autos, neue Feinde jeden Tag.